wir haben den Mr. Kühlschrank. Eine schöne Anzahlung. Danke von dir, danke schön. Der Deutschen Haus. Ach, schmeckt aber. Doch so nicht, die war keine Kühlschrank. Lass doch hier, bitte, bleib nicht lange. Bleib nicht lange. Du musst doch gleich wieder. Der Kühlschrank ist 15. Okay. Okay. Okay. Okay.